Hallo Schatz, hier kommt eine Nachricht direkt aus dem Leben. Ich komme nämlich gerade heim von der beschwerlichen Arbeit, die heute so krass war, dass ich vermutlich morgen überall Muskelkater habe. Und dann hatte ich noch Ehrenamt, da habe ich mal eben ein Schokocookie-Rezept improvisiert, das offenbar allen gut geschmeckt hat. Diesmal sogar ohne Kinderzeugungsangebote. Aber ja, irgendwie bleibt die Erfüllung gerade aus. Vielleicht liegt es am Essensmangel. Man weiß es nicht. Und sehr wahrscheinlich liegt es auch am Ehemannmangel. Aber ich soll ja nicht immer nur jammern, also erzähle ich jetzt, was an meinem Tag gut war. Also, ich habe sehr viel weggearbeitet von den Dingen, die anstanden auf der Arbeit. Ich hatte eine köstliche Selleriesuppe zu Mittag. Würdest du vermutlich nie essen, fand ich aber richtig geil. Und ich war heute gar nicht müde beim Arbeiten. Dafür bin ich jetzt ziemlich am Arsch. Also heute Nacht werde ich gut schlafen können. Letzte Nacht konnte ich überhaupt nicht schlafen. Aber wenn es nach mir ginge, könnte ich mich jetzt auch ins Bett legen und pennen. Was soll's? Was soll's? Was habe ich hier noch? Naja, ich habe ziemlich viel. Also überraschend habe ich jetzt doch morgen kein Treffen mit meiner Kommilitonin. Aber das erzähle ich dir bestimmt alles gleich am Telefon. Jetzt soll's ja darum gehen, wie das Leben hier so ohne dich ist. Ich hatte vorhin für eine Sekunde im Kopf, ah, Cornelius, Abend zusammen verbringen. Aber diesen Gemütlichkeitsluxus, den werde ich jetzt wohl noch eine ganze Weile vermissen. Und bevor ich jetzt wieder anfange, das Leben als unfair zu beschimpfen, denke ich mir einfach, dass im Oktober wieder alles gut wird und dass wir da vorher noch Urlaub miteinander haben. Und überhaupt. Ja, also bei mir dauert es einfach ein bisschen länger, bis ich die Sache mit Framing irgendwie umgestalten kann. Vielleicht werde ich es auch nie können. Man weiß es nicht. Ich bin ja bekanntlich ein Trauerklops. Aber ich habe ja sensationellerweise, wie ich dir, wenn du das anhörst, bestimmt schon erzählt haben werde, insgesamt 1,7 Kilo verloren bisher. Gut, das sind vermutlich auch Schwankungen im Wasserhaushalt, aber es hat sich schon gut angefühlt heute auf der Waage. Ja. Jetzt sind es ja nur noch ungefähr 1000. Nö. Aber das war schon mal ein kleiner Stups in die richtige Richtung. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, so viel zum Lagebericht. Ich frage mich, was ich dir heute wohl als schönes Gute-Nacht-Liedchen hinten dran pappe. Aber da fällt mir bestimmt noch irgendwas ein, was meiner heutigen Stimmung entspricht. Und jetzt darf ich gleich Skyr essen mit ein paar Apfelstückchen drin. Das hat nämlich insgesamt nur 2 Punkte und ich habe heute noch 7. Gestern habe ich irgendwie noch 8 Punkte oder so auf meinem Budget übrig gelassen. Und heute werde ich vermutlich 5 übrig lassen. Ja, weil ich gar nicht weiß, was ich mir noch alles reinstopfen soll. Nun, wie dem auch sei. Wünsche dir, falls du das vor dem Einschlafen anhörst, eine hervorragende Nacht und ich hoffe, dass es dir besser geht. Ich fühle mich ganz furchtbar, dass ich nicht bei dir sein und dich pflegen kann. Aber ja, du magst ja eh nicht betüdelt zu werden. Aber ich würde es trotzdem gerne machen. Ja. Hut, Hut! Fips wünscht dir gute Besserung. Er ist ein guter Besserungshase, sagt er. Das ist Fips. Und falls du das nach dem Aufwachen anhörst, wie es nicht vorgesehen ist und absolut disakzeptabel, wünsche ich dir trotzdem, dass du einen schönen und nicht von Pips. Pips sagt Pips? Nein, Pips, Pips. Überschatteten Tag hast. Also ganz arg's gut haben. Und denk dran, dass hier dein Klopsi sitzt, der dich so arg liebt. So arg. Was soll ich im Spreewald schon machen? Na, kann fahren, wenn's geht mit Musik. Und ist mir mal gar nicht zum Lachen. Dann hilft mir ein Sprichwort zum Glück. Sauer macht. lustig, na wer weiß das nicht. Sauer macht lustig, zieh bloß nichts um Gesicht. Sauer zu werden, das ist nicht allzu schwer. Um lustig zu sein, muss die Spreewald durch.